Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel am Sonntag. Heute Mein Körper in 9 Teilen, My Body in 9 Parts von Raymond Federmann. Das Stück wurde 2009 mit dem Internationalen Prix Italia ausgezeichnet. Vor genau 10 Jahren, am 6. Oktober 2009, starb Raymond Federmann in San Diego. My Body in 9 Parts wurde erstmals 2008 zu seinem 80. Geburtstag gesendet. Federmanns mehrsprachige Body-Art-Performance ist eine übermütige zur Schaustellung, eine Beschreibung einzelner Körperteile, verbunden mit erinnerten und erfundenen Geschichten. Diese Körperteile fügen sich zu einem Ganzen, dem Körper von Raymond Federmann, so wie er ihn selbst am liebsten gesehen hat. Federmann war Schriftsteller, Übersetzer, Kritiker und Literaturprofessor und wurde am 15. Mai 1928 in Frankreich geboren. Er war jüdischer Herkunft und emigrierte 1947 in die USA. Seine Texte, Lyrik, Prosa, Theaterstücke und literarischen Essays schrieb Federmann, wie Samuel Beckett, mit dem er freundschaftlich verbunden war, auf Englisch und Französisch. Fast alle seiner Romane sind auch in Deutschland veröffentlicht und regelmäßig als Hörspiel adaptiert worden. Federmanns Geschichten speisen sich aus der Erinnerung. Erinnerungen an seine Jugendjahre in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs. Seine engste Familie wurde deportiert und ermordet. Spätere Erinnerungen betreffen die Immigration und das Leben in den USA. Trotz dieser wiederholt anklingenden Themen findet der französisch-amerikanische Autor immer wieder Episoden, die noch nicht erzählt wurden oder aus einer ganz neuen Perspektive erzählt werden. In dem Hörspiel Mein Körper in 9 Teilen erzählt Federmann von seiner Kindheit in Frankreich, seinem Leben als Erwachsener in den USA, seiner jüdischen Herkunft und von seiner Karriere als Schriftsteller. Bisweilen leichte und humorvoll erzählte Geschichten zwischen Wahrheit und Lüge, Erfundenem und Erinnerung. Die Körperteile dienen Federmann als Ausgangspunkte für Überlegungen und so weitet sich immer wieder in diesem Stück der Blick auf das große Ganze, das erst durch seine einzelnen Teile zu verstehen ist. Every man invents a story that one day he takes for the story of his life. Every man invents a body that one day he takes for his own. Jeder erfindet eine Geschichte, die eines Tages seine eigene wird. Jeder erfindet einen Körper, den er eines Tages für seinen eigenen hält. My Body in 9 Parts. Okay. Hörspiel nach dem gleichnamigen Text von Raymond Federmann. Bearbeitung aus dem Amerikanischen, Gabi Hartl. My Hair. Erster Teil, mein Haar. I became conscious of my hair when I turned 13. Dass Haare wichtig sein können, ist mir erst mit 13 aufgefallen. Bis dahin hat sich meine Mutter um sowas gekümmert. Yes, my mother took care of my hair. She would wash it for me, comb it. She searched it for lice. She would snare them out with a special comb. Teure Pulver oder Pasten konnten wir uns ja nicht leisten, arm wie wir waren. Meine Mutter brachte die Läuse eigenhändig um, zerquetschte sie mit einem Klick zwischen den Fingernägeln. My mother would part my hair to one side. The left side, I think. But I'm not sure anymore. So it was my mare who took care of my hair. Mir waren die Haare ja völlig wurscht. Ich fand sie nur nervig. My hair was something alien to me, but not my nose. I'll tell you about my nose next time. Mit 13 wurde ich auch weise. Einfach so, über Nacht. Gerade als die Pubertät anfing, da nahm ich auch die Haare ernst. Mother was no longer there to take care of my hair. Die reichen Bubis in meinem Alter liefen mit auftopierten Pompadour-Frisuren herum, die Haarpracht nach hinten gekämmt, mit Entenkiel. Keine Ahnung, wie sie das machten. Ich war ja Proletarierkind. Nein, mein Vater stand nie am Fließband. Er war ein Nichtsnutz. Wie es hieß, ein Kommunist, ein Schürzenheld, Spieler, Künstler, schwamm drüber. But I wanted to tell you about my hair, not about my miserable childhood. So I understood the importance of air and started combing it carefully all back. Jahrelang kämmte ich es entweder so oder so. Doch der radikale Stilbruch kam mit 40. Ich steckte mittendrin in einer Krise, damals. Nein, nein, keine Midlife-Crisis. Körperlich war ich topfit. Es war was Berufliches. Alles, was ich schrieb, löste sich auf unter meinen Händen. Einfach so. Ich wurde traurig und melancholisch. Ich war ständig deprimiert. I blamed it on my novel. Ich habe sogar Erika, meine Frau, vollgejammert. Der neue Roman ist schuld, aber sie wusste es besser, wie immer. It's not your noodle novel that puts you in this mood. It's your hair. You're losing your feathers, Federman. Now it's taking its revenge for having been neglected when you were a boy. Ja, so war es auch. Sie hatte mein Gejammer satt und sagte, los, Klamotten aus, setz dich da auf den Stuhl, bin gleich wieder da. Was hatte sie wohl vor mit mir? Mitten am helllichten Tag? Da ist sie schon wieder, aber mit Kamm und gezückter Schere. Sie schneidet los. Meine Haare fallen. Ich lasse sie machen. When Erika had finished clipping my hair, she said, go look at yourself in the mirror. Wow, I look like Julius Caesar in imperial haircut. I leaned towards the mirror, staring at myself. I burst into laughter. I examined my new haircut. From the front, from the side, in profile. Not bad, not bad, damn good. I couldn't stop laughing. Ein Kopf wie Cäsar. Auch die Schreibkrise war weg. So sollte es weitergehen. Alles stramm durcherzählen, begleitet von irrem Gelächter. Mich in den Text schmeißen, komme, was da wolle. So erfand ich die Froschsprungtechnik. Auch bekannt als Lachteratur. Yes, Lachteratur. Einschub Nummer 1. Today I saw my hair fall out. I saw it in my own eyes. I had just taken a shower, then leaning over the sink, I shook it well with my fingers to make it more loose, more supple. And that's when I saw four hairs fall from my head, one after another, into the sink. I didn't panic. I just told myself, now I have four hairs less on my head. Vier Haare weniger. Einfach ausgefallen nach dem Duschen. Heute sehe ich zum ersten Mal, wie sich vier Haare davon stehlen. Kein Grund zur Panik, ganz ruhig, denke ich. Ich rechne, vier Haare pro Dusche, 515 Mal duschen im Jahr. One moment, let me get my little calculator. 515 multiplied by 4, 2060. Hilfe! Ob ich eine richtige Glatze kriege? Ich will nicht abtreten ohne Haare auf dem Kopf ins große Nichts. I wish I'd taken a picture of those four miserable hair mocking me in a sink or even preserve them for future reference. Es war nicht so schlimm, die vier Haare da liegen zu sehen, aber damals, am 15. Mai 1968, meinem 40. Geburtstag, Mann, war ich da traurig. It was late that evening, after a turbulent day in the streets of Paris. Mai 68, Paris, die Sorbonne. Ich war mittendrin in der Studentenrevolte, als älterer Intellektueller unter den Kids, den langhaarigen, milchbärtigen Großmäulern. Wir ballten die Fäuste und brüllten nieder mit dem Schweinesystem, den Kriegstreibern in Fernost, den Handschuhwichsern, den Haschgegnern, den Warmduschern, den Quadratschädeln. Wir warfen Flaschen gegen die Flicks und ich schrieb auf eine Mauer: Les structures ne descendent pas dans la rue pour baiser avec nous. It was a perfect day for my mood. Später rannte ich dann nach Hause in die Rue Jacob, ganz aufgeputzt von den Emotionen, den Knüppeln und all dem. Und dann, vor dem Badezimmerspiegel, wurde mir schlagartig klar. Ich schrie auf. Mensch, Federman, du hast die Mauser! I didn't cry. I just felt sad because suddenly I realized how much I have loved my hair since the day when I discovered it at the age of 13. Es war so ein Tag, der super anfängt und scheiße endet. Morgens freust du dich noch, dass es dich gibt und nachts grübelst du über den Haarausfall nach. Dann geht's dir so richtig scheiße. My Nose. Zweiter Teil. Meine Nase. Was hab ich gelitten unter meiner Nase? And did my nose get assaulted and insulted with direct and indirect blows since I became conscious of it? Die Leute sagen, na, die ist ja schief. Aber wenn ich in den Spiegel gucke, dann ist sie gerade. Okay, I admit that I have a big nose. But that was unavoidable. It's historical. Vorherbestimmt, genetisch designed sozusagen. Daran konnte auch Mamas Liebe nichts ändern. Die jüdische Nase, die Tragödie. It's possible that my nose is big and crooked, prominent as it is, in order to protect the rest of my body. My nose suffers for the rest of me. It's my nose who takes it in the nose. But my nose doesn't really care that people insult it by calling it all kinds of derogatory names like schnaz or schnooze or nazi or snozola or pif or blair or piment or tarin or tabouif or bourrin. As you can see, my nose has been insulted in many languages. Doch meine Nase kann das ab. Die kommt damit klar. Die ist couragiert und determiniert. Ein topologisches Mahnmal für alle, die vernichtet wurden wegen der Form ihrer Nase. I also think of my nose as being masculine. And I've often been told that it is sexy. Mostly women say that. Men usually mock my nose because it's big and crooked. Und ich bin stolz auf die Nase. Muss man auch sein, gerade weil sie schief ist. Wenn Leute fragen, warum ist ihre Nase so schief, erfinde ich Geschichten. Die Wahrheit habe ich da noch nie erzählt. Na gut, das ist jetzt ein bisschen peinlich. It's because when I was a boy, my nose was always running. And I was constantly sniffling. Sniffling. Even during the summer, my nose was naturally humid. It's not a crime. That's how I was. Es ist ja kein Drama. Kann jedem passieren, dass dauernd die Nase läuft. Blöd ist bloß, wenn man kein Taschentuch hat oder kein Geld für Taschentücher. Also wische ich die Nase mit dem Ärmel ab. Mit dem linken, von links nach rechts. Immer von links nach rechts. Tja. Und da hat sie sich eben gebogen. Weg des geringsten Widerstands. Einschub Nummer 2. Verteidigung der Nase. One day, a man called Gaston insulted my nose publicly. He was a poet, so he claimed. I don't know what caused him to want to attack my nose, but I had to defend it. This is what transpired. Sie haben da ja Mr. Fetterman. Oi, oi, oi, oi, oi. Das ist eine sehr große Nase. Ich? Sehr groß, sagen Sie? Er? Ja, sehr groß. Immens, genauer gesagt. Ich? Ist das alles? Sonst fällt Ihnen nicht das so ein? Wie erbärmlich. Er? Groß, sehr groß, riesig und schief. Ich? Mein lieber Mr. Gaston, da müssen Sie aber früher aufstehen. Los, los, meine Nase hält das aus. Es gibt so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel... Me, Sir. If I had such a nose, I would have it demolished on the spot, exterminated. Bitte achten Sie beim Spazierengehen darauf, sich nicht zu weit vorzulehnen. Das Gewicht dieses Geräts könnte Sie umwerfen. It must run into your coffee when you drink. You should perhaps drink it out of the saucer. Kennen Sie vielleicht dieses hässliche Riesenmonster Nosy-Godla? Japanische Erfindung. It's a boulder, it's a mountain peak, it's a volcano. What am I saying? It's an asteroid. When does it collide with the Earth? Lassen Sie sich doch einen kleinen Sonnenschirm bauen, hm? Oh, na, besser ein Zelt, dann kriegen Sie keinen Sonnenbrand. What use do you make of this elongated oblong box? Do you use it as a writing table or a pedestal? Ist es ein Zug? Ist es ein Boot? Ah, ein Raumschiff. Wann hebt es ab? You must love flying saucers very much to offer so openly to their wheels such a solid landing pad. Ein topologisches Monument. Wie sind denn die Öffnungszeiten? Ich hätte ewig so weitermachen können mit meinen Beispielen für Gaston. Aber der Arme war längst in der Menge verschwunden. Dies eine Mal hat die Nase triumphiert. My toes. Dritter Teil, die Zehen. So, jetzt sind die Zehen dran. Zehennagel schneiden. Neugierig? Gut. I was stark naked, just out of the shower. Ach ja, das interessiert doch keinen. Also, na gut. I had one foot on the edge of the bathroom sink. This way I could see myself cutting my toenails in a large mirror above the sink. I had, one might say, a double image of what I was doing. Ich gehe euch auf den Wecker mit meiner narzisstischen Doppelei? Okay, daneben nicht. Yes, I always start with the little toe of the left foot. It's a ritual with me, and I finish with the big toe. Macht ihr das auch so? Ist ja auch irgendwie leichter, sich vom Kleinen zum Großen vorzuarbeiten, weil die Zehennägel immer härter werden. Gestern habe ich herausgefunden, dass jeder meiner Zehen einzigartig ist. In Form und Charakter. Der Kleine links ist ganz schön schüchtern. Der wird immer rot bei jeder Berührung. Zehen sind männlich. Meine jedenfalls. Bei dem Kleinen passe ich gut auf, dass ich ihm nicht weh tue. Ich glaube, das findet er gut. Der Nächste von links ist schlecht drauf. Immer am Meckern. Sucht Streit, brüllt und wehrt sich, wenn ich mit dem Nagelknipser komme. Tätüker mit Mühl, my mother would say. Ja, ja. Der Nächste, ja genau, der Dritte von links ist ganz das Gegenteil. Wahnsinnig brav und kitzelig. Er weiß halt, dass das alles zu seinem Besten ist. Sinnlich ist er auch. Der Vierte macht Stress. Ein beinharter Nagel. There is something unnatural about that fourth though. He's insensitive. Rovesh is the best way I can put it. I have to fight with him when I do his nail. He's constantly in revolt. Aber der Große ist richtig tough und arrogant. Ein Einzelkämpfer. Er hält sich für was Besseres. Bloß weil er groß ist, nicht etwa schön. Im Gegenteil, potthässlich ist er. Das stört ihn nicht. Er ist Mr. Big. Als ich gestern mit meinem Lieblingsnagelknipser ankam, hat er sich mordsmäßig beschwert. Fetterman, why the fuck don't you buy yourself a better bistocket? The piece of shit you're using hurts me. Klar können Sie in Englisch. Wie ich. Aber Bistocket musste ich nachgucken. Bistocket. Wire Nail Cutting Machine. Mann, oh Mann, ganz schön gebildet, mein großer Zeh. Was für ein Snob. Wie bitte? Ich übertreibe. Zehen reden nicht? Meine schon. Das waren die linken Zehen. Wollt ihr die Story der Rechten hören? Ganz kurz. Das ist eine völlig andere Mischpoke. Allesamt Einzelkämpfer wie ein Haufen Ausländer im Exil. Sie reden nicht miteinander, machen nichts zusammen, tun immer weh und werden lieber ganz woanders. I don't know if that has to do with the fact that I was born left-handed and became right-handed when I broke my left arm at the age of 8. But these toes feel alien to me. Ich tendiere nach links. Nicht nur politisch, auch körperlich. Wie der Turm zu Pisa. Ich weiß, ihr denkt, das gehört nicht dazu, aber das hier ist gut. Das muss ich erzählen. Als ich 8 war, habe ich mir das linke Handgelenk gebrochen. Beim Sturz von einem Kirschbaum im Ferienlager in Le Poitou. Meine Schwestern waren auch da. You may not believe this, but the doctor who fixed my arm was Michel Foucault's father. Hat mir Foucault bestätigt. Höchstpersönlich. Auf einer Dinnerparty. Ich erzähle von meinem Sturz und er ruft, Le Poitou? Da gibt es doch weit und breit nur einen Arzt. Meinen Vater. Michel Foucaults Vater ist also schuld daran, dass ich ein umgepolter Linkshänder bin. Interessant, oder? Der Umweg hat sich doch gelohnt. So, jetzt weiter im Text. The next one, I think of him as being pensive. Not melancholic, but romantically self-reflexive, self-absorbed. He is agonizingly indifferent. Der Dritte von rechts ist eine Nummer. Ein Wahnsinnspedant. Wie der mich immer vollquatscht über den Strukturalismus und den Dekonstruktivismus, den russischen Formalismus. He quotes Plato and Aristotle, Kant and Hegel, Saint Augustine, Descartes, Goerlings. Zitiert Bergson und all die Typen, sogar Sartre. Der nächste C ist ein Dichter. Den finde ich richtig toll, auch wenn er zum falschen Clan gehört. Der würde sich super mit dem kleinen Zeh von links verstehen. Ich lese mal vor, was er gestern gedichtet hat. Was Autobiografisches. Once, oh, do I remember it well. My life was a banquet, and all the nails grew freely. But one evening I sat beauty on my toe, and I found her bitter, and I cursed her. And now that I am old and I've suffered much from not suffering enough, I yearn to become a fabulous opera. Okay. Der dicke Zeh rechts hat mich mein Leben lang verfolgt. Er ist neurotisch, kein Wunder. Er hat ja auch einen schlimmen Unfall gehabt. Damals, als ich auf der Farm schuften musste, als Junge, als displaced person. Während des großen Krieges, ihr kennt die üble Geschichte, schwamm drüber. Einmal habe ich im Schuppen ein Wagenrad repariert und Bam, fällt mir der Amboss auf den dicken Zehennagel. Er krachte in 1000 Stücke, komplett pulverisiert, hat wochenlang geblutet und wehgetan. Von diesem Schlag hat er sich nie mehr erholt. Das war traumatisch. Bon, I know what you're going to say. Stutterman, stop bugging us with your pathetic past and your suffering on the farm. Egal, was ihr denkt, der Zeh hat jedenfalls ein Trauma. My voice. Vierter Teil, die Stimme. Was aus der Kunst zu uns spricht, sei es aus Literatur, Musik oder Malerei, ist immer eine Stimme. And this voice speaks our origin, speaks at the same time our end, the nothingness toward which we are crawling. The voice is what resists the nothingness that precedes us and the nothingness that confronts us. Diese Stimme stemmt sich gegen das Nichts, aus dem wir kommen und in das wir wieder hineinfallen werden. In diesem Sinne ist meine Stimme mein menschliches Abenteuer. When I speak, I am telling myself. Mehr gibt es nicht zu sagen zu meiner Stimme, außer vielleicht, dass ich Englisch mit leichtem Akzent spreche. Mit leichtem Französischen, klar, aber das habt ihr ja schon gemerkt. N'est-ce pas? Und dass meine englische Stimme tiefer klingt, irgendwie ernster als die französische, von der man sagt, sie höre sich fröhlich an. Verspielt, freier, typisch pariserisch. Zusammenfassend könnte man sagen, ich rede, also bin ich. Ohne meine Stimme wäre ich nichts. Ich hätte keine Geschichte. Well, I wanted to clarify this about my voice. I have often been told by those who read me that what they hear when they read my books is my voice, even if they read me silently. Go explain that. And the people who have read me and then meet me in person are amazed to discover that the fictitious voice they heard in my writing was exactly the same as my real voice. Your books, they say to me, sound exactly like you. So when someone tells me that, I ask, when you read me in English, did you hear my French accent? And if you read me in French, did you detect an English accent? Recently, this was in Cannes, of all places, I gave a reading in a splendid garden of La Comtesse Rémy Kirby's mansion. Don't ask me how I got invited to such a swanky place. I don't even remember myself. About 100 people gathered in the garden for my reading. The entire literary aristocracy of Cannes. It was quite an affair. After the reading, while we were all sipping le champagne and munching les petits fours de la Comtesse Rémy Kirby, a poet, that's how he introduced himself, I am a poet, my name is Jean-Louis Laplume, told me that he loved my reading, he just adored it, especially the risqué passages. But notice that I speak French with a slight English accent. What an asshole. What a miserable minor poet. I could have buried him with my genuine proletarian Parisian accent. Quel petit con. Qu'il aille se faire cuire un œuf au lieu de faire de la poésie, I should have told him. I may have a thick French accent when I speak English, an incurable accent, but I definitely not have an English accent when I speak French. And even if I do, I cannot hear it. On the contrary, when I listen to my voice speak French in the interior monologue that mumbles in me incessantly, I hear pure French, classical French, uncorrupted by my Anglo-Saxon voice. My sexual organ. V. Fünfter Teil. Mein Sexualorgan. Also, darüber gäbe es natürlich eine Menge zu berichten, aber ich habe ja Manieren. Es wäre ziemlich geschmacklos zu erzählen, was es alles so erlebt hat, mein Sexualorgan, seit seiner Entdeckung durch mich in meiner Jugend. Am besten, ich rede nur indirekt davon, dann könnt ihr euch vorstellen, was ihr wollt. All die Abenteuer und Missgeschicke dieser ziemlich privaten Körperzone, von den Franzosen Le Sex genannt. Aber so viel darf ich wohl sagen. I have always treated it kindly, gently, even when it was in a bad mood or when it withdrew into itself and became depressed. No, don't ask me for details. Don't ask me for a list. I've already said too much. But let me just add that some of these acrobatic situations were not always in beds or on tables or even on floors. He likes good fun, but he's not obsessed with himself. Malt euch doch selbst was aus. The tongue. Die Zunge. What an amazing Schon ein tolles Instrument, die menschliche it can do Zunge. So many things, sie kann so and viel so much tun. Can be done with it. Hier ein paar one Beispiele. Of what the tongue can do is sie kann smash peas. Schmecken. It can taste, sie kann it can lecken. Leak, it can stick sie kann sich herausstrecken, to um jemanden zu ärgern, dislike. Den man nicht leiden it can kann. Penetrate the mouth sie kann in den Mund in eines anderen eindringen, wie beim it can Zungenkuss. Turn upon itself and make sie kann sich mit sich selbst beschäftigen, schnalzen und andere Töne machen. And some tongues can even sie kann einem die Lippen lecken. Und manche Zungen können sogar die Nase berühren. Es gibt auch ein paar wenige extrem bewegliche Menschen, die durch intensive Bücken und Biegen in der Lage sind, gewisse Teile ihres Körpers zu lecken. Eine Kunst, von der wir Normalsterblichen nur träumen können. Die Zunge ist auch zum Pfeifen ganz wichtig und nicht zu vergessen zum Weinprobieren. My broken molar. Sechster Teil. Mein kaputter Backenzahn. Heute war ich beim Zahnarzt. Kaputter Backenzahn, auseinandergebrochen beim Biss in eine gute, harte Schokolade. Oben links, der dritte von hinten. Wisst ihr welcher? Genau der. Of all my teeth, I like my molars best. Especially those to the left of my mouth, because that's the side I usually chew my food. It feels more natural. Ich bin Linkskauer. Keine Ahnung, warum ich die Seite vorziehe. Das mache ich instinktiv. Vielleicht, weil ich als Kind umgepolt wurde. Well, today the dentist really hurt me. Before starting his vicious work, he asked me with a little cooing giggle where I would prefer to be right now. On a golf course, I said. Ja, beim Golf wäre ich jetzt gern, log ich den Zahnarzt an, als er die blöde Frage stellte, wo ich jetzt lieber wäre. Seine Assistentin war ja ganz süß und wohlgeformt und saß ganz nah bei mir in ihrer engen weißen Uniform. Sie spricht kaum während der Prozedur und er hört nicht auf zu quatschen. About my golf, my handicap, my social life, and at the same time inserting his own golf, his own duffer's handicap, his own boring social life. Zuerst hat das Bohren nicht wehgetan, aber jetzt werden die beiden brutal. Maskiert wie Terroristen in Weiß fallen sie über mich her. Er bohrt immer schneller, immer tiefer. Wasser gurgelt mir übers Gesicht. Sie machen den schönen Zahn kaputt. Not a moment of respite. The dentist was drilling furiously now, round and up and down and even sideways. Aber mein Zahn gibt nicht kampflos auf. Er wehrt sich. Ist ja mein Lieblingsbackenzahn. I can't stand it anymore. If they don't let me spit out the debris on my tooth deep in my throat, I'll choke. I made fists. I raised my body up from the chair. I twisted my ass. Nothing doing. Dann war es vorbei. Einfach so. Die Süße sagt, gut gemacht. Und ich war ja gar nichts. Aber innerlich hab ich sie verflucht. Jetzt sitze ich mit der hässlichen Krone im Auto, das Well dann der Süßen im Ohr. Und was sagt der Rückspiegel zu meinem Provisorium? Falsche Farbe, deplatziert, kein Charakter. Da kommt ja noch Porzellan drauf. In zwei Wochen. Aber die muss ich erst überstehen, in ständiger Angst vor dem Schmerz. Am besten, ich erkunde ein anderes Körperteil. Das lenkt ab. Die Ohren vielleicht. Gut, die Ohren. Die sollen ja sexy sein, habe ich mir sagen lassen. My ears, supplement number three. Meine Ohren, Einschub Nummer 3. Beim Saubermachen neulich abends habe ich gemerkt, dass mein linkes Ohr viel empfänglicher ist als das rechte. Sensibler. Das rechte interessiert sich für nichts. Wahrscheinlich hört es nach innen. She makes me ear while I mumble to myself in my endless interior monologues. My right ear is mysterious, distant, vague, self-involved. Es gibt Leute, die finden, dass meine Ohren perfekt am Kopf sitzen. Symmetrisch. Schön auf einer Linie mit den Augen. A musician even compared the placement of my ears on each side of my face with the perfect placement of speakers in a living room in order to obtain the best sound from the pickup. Ja, meine Ohren bügeln so einiges aus in meinem Gesicht. Die Disharmonien, die andere Komponenten anrichten. Ihr wisst schon, die Nase. Meine Ohren haben nicht nur unterschiedliche Persönlichkeiten. Das linke reagiert auch deutlich stärker auf Musik. Es geht richtig mit. Rausgefunden habe ich das so. Eric and I had gone to our first concert together. It was a Mahler concert, the Fifth Symphony. That day, during the concert, I noticed that I heard music better, more distinctly from my left side. Wir hatten uns gerade kennengelernt, 1958. Wir fanden beide Mahler toll. Und mitten im Konzert wollte ich mal sehen, ob sie es auch so genießt wie ich. Super Plätze übrigens, 9. Reihe, Mitte, volle Sicht auf Boulez. Sie sitzt rechts von mir. Ich drehe den Kopf und da, alles klingt plötzlich viel lauter, voller, harmonischer, als wenn ich nach rechts oder brav geradeaus zum Orchester schaue. Ich hab's noch ein paar Mal ausprobiert. Links, rechts, Mitte. Immer dasselbe. Dass mir jetzt keiner sagt, ich sei damals schon auf einem Ohr halb taub gewesen. Da war ich ja noch viel zu jung, um meine Hörkraft zu verlieren. Und noch etwas anderes. Erika meint, dass ich selektiv höre. Wenn sie zum Beispiel aus der Küche ruft, hey Ray, bring mal den Müll raus, höre ich das einfach nicht. Aber bei Dinner's Ready bin ich immer gleich da. Meint jedenfalls Erika. My eyes. 7. Teil. Meine Augen. Now, I would like to tell you about my eyes. To try and describe them and how they see the world. Es gibt Augen, die flach sind, oberflächlich, undurchdringlich, kalt. Andere sind tief, weich, warm und accueillant. Meine sollen so sein. Ich will ja nicht angeben. Nie im Leben. Das sagt man halt über meine Augen. Me, when I look at my eyes in a mirror, I see them differently. I see them small. Small and oval, surrounded by crow's feet wrinkles. Der Schalk steht mir ins Gesicht geschrieben, finde ich. Meine Augen lachen. Meine Augen sind klein, aber mein Blick ist intensiv, durchdringend. So schaue ich mir die Welt an. Klar. Auch die schönen Frauen. Und weiß genau, was Sache ist, vom bloßen Hingucken. My eyes have cried a lot in my life. And not because I am sentimental. I know that a man is not supposed to admit that he cries easily. A little nothing can make me cry. Onions, a burst of wind in the eye. I'm not ashamed to cry. Some people have dry eyes, others wet eyes. Wollt ihr meine Augenfarbe wissen? Braun. Wie die meiner Mutter. Aber wenn ich dicht rangehe an den Spiegel, kann ich einen blaugrauen Ring um die Pupille erkennen. Die Augenfarbe meines Vaters. Ob ich von beiden was habe? Seit Jahren brauche ich eine Lesebrille, aber das stört mich nicht. Verschwommen kommt mir die Welt sowieso klarer vor, als wenn ich sie scharf sehe. Meine Augen haben eine Menge gesehen, wie eure auch. Viel Schönes und viel Schlimmes. But as Proust said so well, par l'art seulement nous pouvons sortir de nous. Savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre. et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ce qu'il peut y avoir dans la Lune. Genauso war es bei mir. Durch mein Schreiben habe ich andere Welten gesehen. Welten, in denen ich auch existiere. My hands. Achter Teil, meine Hände. Sehen allein reicht mir nicht. Ich muss die Dinge auch berühren, sie liebkosen, ihr Material ertasten. I see a table, I slide my hands on its surface. I must stroke it, I have to do it. Or the back of the chairs around the table. It's instinctive, I cannot prevent myself. Of course, if I see a beautiful woman... Nun, Augen und Hände erforschen die Welt gern zusammen. Ich bin eben ein Toucheur und Voyeur. Im guten Sinne jetzt. Beispiele für die Assoziation zwischen Hand und Auge gibt's wie Sand am Meer. Stellt euch selbst was vor. My scars. Neunter Teil. Meine Narben. Narben hat jeder. Man kriegt sie, wenn man jung ist und übermütig und denkt, dass der Körper ewig hält. Aber die Seele weiß, dass das nicht stimmt und versucht, sich aus dem Staub zu machen. Die Leute haben Angst vor ihren Narben, weil das die Stellen sind, an denen sich die Seele aus dem Staub machen wollte und in den Körper zurückgezwungen wurde und wieder eingenäht. I know this is so, because I have many scars on my body. My soul often tried to desert me, to go elsewhere. Ich habe 9 Narben. 4 davon mag ich besonders gern. Weil die mir ganz schön zugesetzt haben, stecken sie voll mit Erinnerungen. Und wenn ich nachts wach liege, erzählen sie ihre Geschichte. Das lullt mich in den Schlaf. Soll ich anfangen? Chronologisch, auch wenn das sonst nicht so meine Art ist, aber hier passt es ganz gut. The first one, the most ancient, is on the back of my head. Right in the middle of the skull. She cannot be seen. But I can feel her. Ich kann sie nicht sehen, mag sie aber trotzdem. Kein Wunder, es ist ja auch die erste. Sie heißt Eurydike, weil sie so geheimnisvoll ist, so flüchtig. Ja, alle Narben haben Namen, mythische Namen. Wenn ich mir die Haare wasche, erzählt Eurydike, wie ich als unbeholfener Junge vom Kirschbaum gefallen bin, mit 11, auf den Hinterkopf, in Le Poitou. Hoch hinaus wollte ich und wäre dann doch fast draufgegangen. The story of my second principal scar is even more dramatic. That's the one I have on my left knee. It was caused by an enraged bull. Die zweite heißt Daphne, wegen der Form. Sieht aus wie ein Lorbeerblatt. Sie redet selbst sehr gern. Ich übergebe an Daphne. That a man, she says. It was your first day on a farm. Not the farm in Le Poitou, but the farm in Lot-et-Garonne. Do you remember? You were 13 years old. Ich raffe mal kurz. Eine Serie trauriger und traumatischer Unglücksfälle macht mich zum Waisen. Ich türme aus Paris und finde mit 13 Unterschlupf auf einem Bauernhof in Lot-et-Garonne. Schwerste Kinderarbeit, sag ich euch. Aber sie stellen keine Fragen und geben mir zu essen. Mein erster Auftrag... Kühe hüten, unten am Fluss. Die einzige Schwierigkeit, sie dürfen nicht auf Nachbars Wiese grasen. That didn't seem like a very difficult job. So here you are, watching the cows chew the grass. It's a nice warm summer afternoon. You have forgotten the world. 20 nette braune Kühe in der Sonne und ein schwarzer Stier, Charlot. Es scheint idyllisch. Um es kurz zu machen, das war es nicht. Die Kühe sind brav, doch der Stier frisst immer im Feld nebenan. 2-mal brate ich ihm eins über mit dem Stock. Beim 1. Mal kapiert er es auf Anhieb und geht zurück. Beim 2. Mal wieder, ist aber schon sturer. Und beim 3. Mal wird er giftig. He lowers his head, jerks his horn at you while scratching the ground furiously. His nostrils are vibrating as he sniffs and drools saliva. He looks enraged. Rast auf mich zu und hinter mir her. You may be a dumb, naive Parisian boy with little experience of bulls, but you immediately understand that Charlot wants to stick his horns up your scared ass. Ich bin ein Supersprinter, aber er ist im Vorteil. Vier Beine statt zwei. Wir jagen Schulter an Schulter über die Weide. Mit knappem Vorsprung schaffe ich den Stacheldrahtzaun. Werfe mich drunter durch und ziehe die Knie nach. Seine Hörner und die sabbernden Nüstern direkt vor der Nase. Das linke Knie bleibt am Zaun hängen. Und mit ihm ein großes Stück Fleisch. Mann, tat das weh. Die dritte Narbe heißt Elektra. Auf die bin ich richtig stolz. Da habe ich dem Ex-Mann meiner Frau eins reingehauen. I was 32 years old. It was such a ridiculous occasion. That asshole of the ex-husband was jealous because Eric and I had decided to get married. It's not my fault if the guy was incompatible. Let's just say that one day I had an argument with the ex-husband of my wife. The argument became rather heated. And when the ex-asshole reached for a kitchen knife and rushed towards me, I let him have a solid left hook right in the mouth. Ein lächerlicher Vorfall. Er ist eifersüchtig, der Trottel, weil wir beide heiraten wollen. Geht mit dem Messer auf mich zu und ich lande einen sauberen linken Haken direkt auf den Mund. Ergebnis? Drei Stiche und Elektra auf dem Zeigefinger. My fourth scar is very grave. A grave in a sense of gravity. It made me suffer a great deal, and still makes me suffer, if not physically, at least psychologically. Bei der vierten kam es wirklich hart auf hart. Eine Krebs-OP mit 62. Die Narbe ist nicht schön und ziemlich groß, vom Nabel bis zum Schamhaar. Trotzdem sage ich mir, ohne die wärst du wahrscheinlich längst nicht mehr hier. Sie heißt Antigone, die treue Seele. Wie sie zustande kam, weiß ich nicht. Ich hatte ja Vollnarkose. Und sie selbst redet nie darüber. Sie sagt nur, Fetterman, wenn ich nicht wäre, hättest du wahrscheinlich schon die Zeit gewechselt. List of what I do to my body every day. Supplement number 4. I wash it, I shave it, I shampoo it, I dress it and undress it. I cut its nail, I cut the hair in its nose, I also cut the hair on its ears. I put cream on its face, I put all kinds of things that smell good on its face. I powder it all over with Baby Johnson talcum powder. I look into his eyes, I stick my tongue at it. I brush his teeth, I feed it, I make it drink. I massage it with knees it. I scratch his back when it itches. I touch it everywhere it hurts. I caress it sometimes without realizing it. I hold its sexual organ when I need to piss. I hold its sexual organ when he wants to piss. I make it shit. I tickle its toe. I touch its member. I tell him how ugly it is. I tell it how beautiful it is. I tell it how muscular it is. I make it shit when he needs it. I contradict it. I hold its hand. I wipe his ass. I make it crap. I make it fart. I make it spit. I make it cry sometimes. I make it laugh as much as possible. I examine it from top to bottom. I comb its hair at least 30 times a day. I clean it with special soap. I make it smell things that smell good. I beg its pardon when I beg it. I take it to the doctor when he doesn't feel well. I have it declean every 6 months. I look at it in a mirror. I compliment it. I have it flex its muscles. I get mad if he facts up. I speak to it. I thank it. I say good night to it. I put it to sleep. I dream it. Und wenn ich am nächsten Tag aufstehe, fange ich wieder von vorne an, aber jetzt auf Deutsch. Liste der Dinge, die ich täglich mit meinem Körper mache. Ich wasche ihn, ich rasiere ihn, ich schamponiere ihn, ich ziehe ihn an und aus, ich schneide seine Nägel, ich schneide seine Nasenhaare, ich schneide auch seine Ohrenhaare. Ich schmiere ihm Creme ins Gesicht, ich tue ihm alle möglichen Sachen aufs Gesicht, die gut riechen. Ich pudere ihn ein mit Baby Johnson Talcum Powder. Ich schaue ihm in die Augen, ich strecke ihm die Zunge raus, ich putze seine Zähne, ich gebe ihm zu essen, ich gebe ihm zu trinken, ich massiere ihn, wenn es sein muss, ich kratze seinen Rücken, wenn es juckt, ich streichle ihn, wenn ihm was wehtut, ich streichle ihn manchmal, ohne es zu merken, ich halte sein Sexualorgan, wenn er pinkeln muss. Ich bringe ihn ihn zum Kacken, ich kitzel seine Zähne, ich berühre seine Glieder. Ich sag ihm, wie hässlich er ist. Ich sag ihm, wie schön er ist. Ich sag ihm, wie muskulös er ist. Ich berühre sein Sexualorgan, wenn er das will. Ich widerspreche ihm, ich halte seine Hände, ich wische seinen Arsch. Ich bring ihn zum Scheißen, ich bring ihn zum Furzen. Ich bring ihn zum Spucken, ich bring ihn zum Weinen. Ich bring ihn zum Lachen, so viel wie möglich. Ich kontrolliere ihn vom Scheitel bis zur Sohle. Ich kämme mindestens 30 Mal sein Haar. Ich wasche ihn mit Spezialseife. Ich gebe ihm Sachen zu riechen, die gut riechen. Ich entschuldige mich bei ihm, wenn ich ihn stoße. Ich bringe ihn zum Arzt, wenn es ihm nicht gut geht. Ich bringe ihn alle 6 Monate zur Zahnhygiene. Ich schaue ihn im Spiegel an. Ich mache ihm Komplimente. Ich muss seine Muskeln anspannen. Ich bin sauer auf ihn, wenn er Mist baut. Ich rede mit ihm. Ich bedanke mich bei ihm. Ich sage ihm gute Nacht. Ich bringe ihn ins Bett. Ich träume für ihn und wecke ihn am nächsten Morgen wieder auf und fange von vorne an. Diesmal auf Französisch. Das kann ich nämlich auch. Je le lave, je lui rase la barbe, je le shampoo, je le lave, je le déshabille, je lui coupe les ongles, je lui coupe les poils dans le nez, je lui coupe aussi les poils dans les oreilles, je lui frotte le visage avec de la crème, je lui mets des trucs qui sentent bon sur le visage, je le poudre avec la poudre de talc, des visions de sang, je le regarde dans les yeux, etc., etc., etc. Finale. Mein Körper in 9 Teilen. My Body in 9 Parts. Hörspiel nach dem gleichnamigen Text von Raymond Federman. Bearbeitung aus dem Amerikanischen, Gabi Hartl. Stimmen Raymond Federman und Martin Engler. Komposition Obernelsässer und Ludger Singer. Musik Artefakt. Aram Schneider Schlagzeug, Ludger Singer Klavier, Gitta Schäfer Saxophon, Anja Kowalski Gesang, Obernelsässer Gitarre, Uwe Böttcher Bass und Geige. Ton Lutz Pahl und Hermann Leppich. Regieassistenz Carina Lüttke, Regie Götzner Lepper. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008. Was ist Erinnerung und was historische Wirklichkeit? Raymond Federmans Texte kreisen stets um diese Grundsatzfragen. Er sagt, dass es ihm beim Erzählen nie um die Geschichte selbst ginge, sondern um die Art und Weise, wie er seinem Publikum diese Geschichte erzähle. In »Mein Körper in 9 Teilen«, das Sie eben gehört haben, unterzieht sich Federman einer sehr genauen Selbstbeobachtung. Er schaut sich in die Augen, dekliniert seine Zehen, streicht sich durchs Haar und erzählt Anekdoten. Zum Beispiel über seine Nase. Seine große, rote, jüdische Nase, die er trotz allem gerne mag, weil sie zu ihm gehört wie seine Narben. Es finden sich zahlreiche Reminiszenzen an die Kindheit. Besonders einprägsam ist der traumatische Sturz vom Kirschbaum, der mit einem Bruch des linken Arms endete. Und der aus dem kindlichen Links einen Rechtshänder werden ließ. Diesen Wechsel verbindet Federman in einem früheren Aufsatz mit seiner Zweisprachigkeit. Wie sein Freund Samuel Beckett schrieb er Bücher auf Englisch und auf Französisch. Hin und wieder übersetzte er eigene Texte. Mit den beiden Sprachen, so sagt er, sei es wie mit den beiden Händen. Manchmal glaube er, auf Französisch linkshändig und rechtshändig auf Englisch zu sein. Das Hörspiel zeigt uns den Autor als einen lebenslustigen und vor allem sympathischen Zeitgenossen. Die Dekomposition des eigenen Körpers in Einzelteile, die natürlich zusammengehören, verrät lächelnde Selbstliebe und hohe Sensibilität. Der Text macht deutlich, dass nur der, der sich selbst mag, auch andere mögen kann. Während der Aufnahmen zum Hörspiel im Frühjahr 2008 führte die Kulturjournalistin, Übersetzerin und Bearbeiterin Gabi Hartl ein Gespräch mit Raymond Federman, The Artist in the Body. This is Ray Federman. No, Raymond Federman. I hate when they call me Ray. Raymond Federman in Berlin. I am sitting with my good friend Gabi Hartl, who is going to do an interview or some kind of conversation. Hier stellt er sich selbst vor, der Autor, mit dem ich gleich zur Sache komme. Great friends. Right, Raymond. The first thing I was thinking this morning in the taxi, I'd like to ask you is that. Zur Begrüßung möchte ich direkt von Raymond Federman wissen, wie es kommt, dass sich manche Kollegen zum 80. eine zweibändige Autobiografie gönnen, er dagegen seinem Körper in 9 Teilen ein eher flüchtiges Denkmal setzt. Now what you've been doing is you've been writing the story of your body in 9 parts. For what I've been writing my life and my body and everything else for the last 40 years or more. Ach, wissen Sie, das mache ich ja schon seit über 40 Jahren, über meinen Körper schreiben. Keine Ahnung, ob das jetzt autobiografisch ist. Ich fand den Satz von Mallarmé sehr wichtig. Alles, was man schreibt, ist fiktiv. Sobald Sie mit Sprache arbeiten, wird alles Fiktion. Ob ich glaube, dass alles, was ich schreibe, auch so passiert ist? Nein. Vieles ist einfach erfunden. Manchmal wundert sich meine Tochter, Mensch, Papa, das ist mir ja ganz neu. Klar, sage ich dann, ich habe es ja auch erfunden. Also, natürlich basiert alles auf Fakten, keine Frage. Aber beim Basieren bleibt es dann auch. So richtig klar geworden ist mir das während meiner Arbeit an Alles oder Nichts. Ein Roman, ja. Aber ein Kritiker hat auch ganz richtig gesagt, es ist ein Handbuch über das Romanschreiben. Ich habe mir damals das Schreiben beim Schreiben beigebracht. Die Frage ist doch, habe ich mich wirklich mit all den Nudelpackungen in einem Zimmer eingeschlossen? Nein. Mir ging es zwar sehr dreckig im Winter 1951 in New York und ich habe praktisch von Nudeln gelebt, aber mich eingeschlossen? Nein. Man bauscht halt eine kleine Tatsache auf. So, this is how you start from a little fact and then you amplify it. Yes. Ich frage nach seinem Hang zur Übertreibung. You have a love for exaggeration in a certain. Oh, absolutely. Den habe ich auf jeden Fall. Do you think there's something I find that true? Ob Federman die Wahrheit einfängt, indem er Atmosphären schafft? You catch an atmosphere which is absolutely real. Would you go with that as well? Yes. In other words, you have to convince the reader. And from my experience, having spoken to many people who read my book, people who write about it. Ja, ich denke schon, denn sie müssen ja vor allem den Leser überzeugen. Und von meinen Lesern kriege ich auch immer wieder die Rückmeldung, meine Lebensgeschichte mag gefaked sein, aber die Bücher sind überzeugend. Und was ganz wichtig ist, irgendwo habe ich mal folgendes Motto gelesen. Was bringt es, deine Lebensgeschichte zu schreiben, wenn du sie nicht nachbesserst? Darum geht's doch, ums Nachbessern. Klar, es gibt die, die es gern dramatisieren oder trauriger machen. Aber ich will sie zum Lachen bringen, meine unbändige Lebensfreude mit ihnen teilen. Ich lebe noch, 80, und hätte schon vor Urzeiten Asche sein sollen. And I am happy with this. I want to share this Führer of life with you. Wie es sich anfühlt, wenn Federman diese Lust am Leben selbst als Performer umsetzt, konnten sie eben im Hörspiel erleben. Schon 1996 trat er zusammen mit der Jazzband Artefakt auf und spielte sein Selbstporträt und Selbstverständnis als Autor ein, das Sie jetzt hören werden. Me too. I on double, on double, on double. I multiply, multiply, multiply. I play hide and seek with myself. I sub, sub, sub, sub, sub, sub, sub. I subdivide, I cry and decry in 2 languages and decry again. I disappear, I disappear. Whoop, I disappear. I me, I see me seen, I see me seen. I use the thou form with myself. I cut and recut myself. I remend myself with red thread. I disperse, disperse, disperse, and I disperse some more. I am move, I am move, I am move. I put myself in myself. I me, we me, we me, we me, we me, we. I am not, re not, I am not again. I me, us, me, us, me, us. I singularize, I pluralize. I me too, to me. I decenter, decenter, decenter. I play ping pong alone from both sides. I schizo, schizo, schizophrenize. I split in several. I mask my mask and mask my mask and mask my mask. I me-to-ize. I meocize. I decentralize. I concentrate towards the open side. I add up, add up, add up, add up, and add up again. I redouble and redouble. I redouble some more. And me too, me too, me too, me. I demultiply by 2. And we multiply by 4. And I do it in French too. Je me dédouble, je me multiplie. Je joue à cache-cache avec moi-même. Je me divise et me subdivise. Je m'écris, m'écris en deux langues. Je me disparais. Je me vois vu. Je me vouvoie. Je me déchire. Je me raccommode avec du fil rouge. Je me disperse. Je me coupe et m'entrecoupe. Je m'émeut tout seul. Je me mets en moi. Je mets moi en moi. Je me noue. Je me dénoue. Je me moinoue. Je me singularise. Je me pluralise. Je me moi aussi. Moi aussi. Je me descends. Je joue au ping-pong tout seul des deux côtés. Je me schizophrénise, je me tranche en plusieurs, je me masque le mal, je me moinouse, je me noue, suis-je, je me désasse, je me concentre vers le côté ouvert, je m'additionne, je me double et me redouble, je me multiplie par quatre et me démultiplie par six, je me jalouse, je me perds en moi, je me déconstruis. Ich komme auf die Sache mit der Erfindung der Lebensgeschichte zurück. Federmans Arbeiten haben immer etwas konzentriert, Komisches, Visuelles, fast Comichaftes. Das erinnert mich an neuere Versuche, schwierige oder traumatische Lebenssituationen im Comic zu verarbeiten. Wie in Maus zum Beispiel, Art Spiegelmans Comic über die Geschichte seines Vaters im Konzentrationslager. Wie sehen Sie das, Raymond? Ja, sure, Maus. In a way, if you could almost say that the kind of typographic Maus, ja, unbedingt. Und wenn Sie so wollen, waren meine typografischen Experimente in den 70er Jahren genauso ein Versuch, die Sprache optisch erlebbar zu machen, womit wir bei der konkreten Poesie wären. Hier noch einmal der Schriftsteller als Sänger und Performer. Diesmal demontiert er den pompösen Kunstbetrieb, indem er, wie seine Freunde von der amerikanischen konkreten Poesie, Listen zu einem Kunstthema erstellt und ins Komische zieht, indem er es frech verfremdet und durchdekliniert. This is called the Museum of Imaginary Asses. When one thinks of the millions and millions of people who have dreamt before Leonardo's Mona Lisa, one can imagine their sweet smiles had he painted her ass instead of her face. The ass has captivated artists throughout the ages, and in their attempts to capture the delight of this ever-changing shape, they have given us an amazing collection of asses. For instance, the obscure asses of Rembrandt, the celluloid asses of Rubens, the piriform and whiny asses of Cranach, the geometrical asses of Picasso's Cubist period, the long and supple asses of Modigliani, the exotic, well-rounded asses of Gauguin, the mischievous asses of Fragonard, the morbid asses of Signorelli's Resurrection, the rustic but vicious asses of Ingres, the sumptuous asses of Tintoretto, the suggestive asses of Poussin, the gracefully balanced asses of Mayol, the asses within asses of Moore, the blossomy asses of Renoir, the skimpy asses of Dubuffet, the nervous asses of Goya, the angular asses of Holbein, the shriveled up asses of Bruegel, the lyrical asses of Chassériau, the gushy asses of Bellemare, the shy asses of Matisse, the vulgar asses of Toulouse-Lautrec, the hollow asses of Giacometti, the intrepid asses of Chile, the disfigured asses of Magritte, the insolent asses of Salvador Dali, the immense asses of Lipschitz, the shapeless asses of Courbet, the slick asses of Arp, the elongated asses of El Greco, the non-existent asses of Motherwell, the nondescript asses of Pissarro, the invisible asses of De Koenig, the minuscule asses of the miniaturists, the complicated asses of the Baroque painters, the puritanical posteriors of Copley, the elegant derriere of Tissot, and all the glorious and anonymous buttocks of the Apocrypha. Another thing as well, when you write the story of Das erinnert mich an eine schöne Parallele zu Federmans Hörspiel My Body in Nine Parts. In der Prager Nationalgalerie hängt eine Arbeit des amerikanischen Fluxuskünstlers Dick Higgins, die eine Art Selbstporträt ist und so ähnlich heißt wie Die 10 wichtigsten Dinge über mich. Es ist eine Liste seiner Körperteile, vom Scheitel bis zur Sohle. Und siehe da, Raymond Federman war gut bekannt mit Dick Higgins. Dick Higgins and Kim. Let me first say something. Yesterday I was being interviewed on television about this book.

So I began to be associated with this thing, and so it began even to articulate a kind of theory. Why was I doing this visual, this typography? Ja, und dann war ich mit ihm befreundet. Ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht, warum schreibe ich so und nicht anders, in dieser visuellen Sprache, mit den typografischen Sachen, um einen Schirm aufzubauen, und zwar einen, der in zwei Richtungen funktioniert. Erstens als Hintergrund, auf dem die Leser die Sprache sehen können. Aber der Schirm verbirgt auch die Geschichte, die dahinter liegt, die nicht ausgesprochen werden will und nicht ausgesprochen werden kann. Sie wissen schon, wovon ich rede. Der Holocaust, die große Leere, die meine Eltern und meine Schwestern in mir hinterlassen haben und die ich nicht ausfüllen kann. Also habe ich einen Schirm aufgebaut. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass Englisch ja nicht meine Muttersprache ist. Und ich hatte zwar schon auf Englisch geschrieben, aber überwiegend Akademisches. Und darum musste ich jetzt meine eigene Stimme finden. Indem ich die Sprache buchstäblich auf der einen Seite auseinandergenommen habe, dekonstruiert, habe ich auf der anderen Seite meine Syntax gefunden. Und während ich das tat, hörte ich dann plötzlich meine Stimme. Each page became a concrete visual page, paginal syntax, and in a process I heard my voice. I mean, the writing of Double or Nothing, which took 4.5 years, was the turning point in my life and ended me in several places. I was labeled an experimental writer. I was labeled a concrete. 4.5 Jahre hat das Ganze gedauert, und als das Buch herauskam, warf man mir alle möglichen Labels nach. Experimentell sei ich, ein Vertreter der konkreten Poesie, ein Postmoderner. Und dann erfand ich selbst den Begriff Surfiction, der einfach nur besagt, dass man beim Schreiben immer andere Literaturen überschreibt. Das Leben ist Literatur. Wenn wir nicht darüber reden oder schreiben würden, gäbe es keine Geschichten. In dem Augenblick, wenn ich anfange zu erzählen, ja, ich war in Berlin, es war ganz toll, habe viele Leute getroffen, von dem Augenblick an bewege ich mich in der Sprache und damit in der Literatur. Now if I were to go home now and write what happened here in Berlin and a lot of interesting things happened last few days, I would be writing a fictional account of what happened here. Yes, and the two things I find interesting. The one is that I. Ja, und mich würde in dem Zusammenhang etwas interessieren, das mit Ihrem Roman The Farm zusammenhängt, der ja bald in Deutschland unter dem Titel Rückkehr zum Mist herauskommt. Sie sagten eben, dass die Deportation und Ermordung Ihrer Familie eine große Leere in Ihnen hinterlassen hat. Sie haben in The Farm gesagt, ein Problem sei, dass sie nie Geschichten über sich gehört hätten. And then you said that the thing is that they didn't leave stories. You never heard the story of yourself being told and become. And the story of my family. I don't know anything about my father's family in Poland. Ja, und keine Geschichten über meine Familie. Ich habe immer gedacht, die Familie meiner Mutter sei aus Polen gekommen, und dann erfahre ich nach Urzeiten von der ältesten Schwester meiner Mutter: Nein, ich bin in Palästina geboren. Wie bitte? Ja doch, wir waren Juden aus Palästina. Yes, your grandparents were Palestinian Jews. There were a lot of Jews in the 19th century. Your aunt Marie and your uncle Jean were born in, and your grandparents, like idiot, emigrated to Poland. Und von da aus sind deine bescheuerten Großeltern nach Polen ausgewandert. Dann kamen wir nach Frankreich. Also bin ich ein Palästinenser, fast ein Araber. Ich bin ein Nomade. I am a Palestinian. I am an Arab. I am a nomad. Yes, and what I find interesting is that when you say life is fictitious, I tell life. Ja, und wenn Sie sagen, dass Sie eine neue Sprache und damit Ihre Geschichte erfinden, dann klingt das so flüchtig. Aber Sie machen die Sprache physisch greifbar, zu einem Körper. Language becomes a body. You're filling missing parts of your body. And in that language of mine, there are holes, there are gaps. If you read me carefully, the all is always the precipice. There are things in which. Und in dieser Sprache, in diesem Körper, gibt es Löcher. Wenn man genau hinschaut, entdeckt man Lücken, in die man hineinfällt. Wie in dem Stück Der Abgrund zum Beispiel. In meinem neuen Roman Schütt, der gerade in Frankreich erschienen ist, erzähle ich davon, was ich in meinem Versteck gehört habe und warum ich nicht rauskam. Ich höre, wie meine Eltern und die Schwestern von der Polizei abtransportiert wurden. Und da endet die Geschichte meiner Eltern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich kann nur spekulieren, dass sie gelitten haben und gehungert und meine Schwestern vielleicht vergewaltigt wurden. Aber das ist Geschichte, nicht ihre Geschichte. Und das ist die Lücke. So this is what's missing. Das war ein Gedicht von Raymond Federman, umgesetzt von der Gruppe Artefakt. So this is the hole, and so it appears in my writing visually. Das ist also die Lücke, und die taucht in meinen Büchern optisch auf. My Body in Nine Parts zum Beispiel, dieses schmale Büchlein, das nicht viel hermacht, das handelt eigentlich von meiner Mutter. Sie hat diesen Körper gemacht. Das Motiv taucht immer wieder auf. Diese Nase. Sie hat mich als Linkshänder gemacht. Alles nur Literatur natürlich, so wie ich es eben definiert habe. It's pure fiction. My Body in Nine Parts is a work of fiction. Life. An emotion in motion. A double emotion moving towards motion. The encounter of two emotions set in motion by emotion. A nervous emotion and so on. A timid emotion and so on. A secret emotion and so on. A violent emotion and so on. A craving emotion and so on. A quick emotion and so on. Life. An emotion in motion. And so on. Sie sagen zwar, dass Sie Leben durch Literatur erfinden, aber ich habe den Eindruck, als würden Sie sich alles sehr genau anschauen und es dann rekonstruieren. Es ist ja nicht so, als stünde die Literatur neben dem Leben. Also was ich interessant finde, ich bin mit Schriftstellern befreundet, die machen große Recherchen, bevor sie anfangen zu schreiben, lesen jede Menge Bücher. Ich kann nicht recherchieren. Ich muss etwas erfinden. Klar war ich in Auschwitz und habe mir alles angesehen. Ich war in Israel und habe darüber geschrieben. Aber es gab keine Notizen. Vielleicht dauert es Jahre, bevor die Erfahrungen, die Bilder, die in mir sind, bevor das alles aus mir herauskommt. Ich muss das erste Wort finden. Und wenn das da ist, entwickelt sich das ganze Buch. The whole book follows. I remember that then you were saying that you don't want to be treated as someone. Vor 10 Jahren haben sie sich nur sehr ungern als jüdischen Schriftsteller bezeichnen lassen. Sie wollten als experimenteller Autor zur Kenntnis genommen werden. Was hat sich geändert in dieser Zeit? No, it's true. It's true that the last 2-3 books, well, it started with the Es stimmt, dass meine letzten Bücher sich mehr damit beschäftigt haben. Betrifft Sarahs Cousin habe ich aus meinen Erinnerungen zusammengeschrieben, weil meine Cousine Sarah einfach keine Sprache hat, um ihr Überleben zu erzählen. Dann der Pelz meiner Tante Rachel, da habe ich mit den Franzosen abgerechnet, wegen ihres Antisemitismus und was sie mit meiner Familie gemacht haben. Dann Rückkehr zum Mist. Man kann schon sagen, dass es lange gedauert hat, bis der Jude in mir zum Vorschein kam. Aber wissen Sie, meinem Freund Ronald Suknick ging es genauso. Er ist in einer ultraorthodoxen Familie in Brooklyn aufgewachsen und hatte kurz nach mir ein Jahresstipendium in Israel. Da hat er den Roman Mosaic Man geschrieben, in dem es darum geht, was es bedeutet, Jude zu sein. Nicht im religiösen Sinn. Was es bedeutet, dieses Mal zu tragen, vor allem nach dem Holocaust. Ich bin Jude. Federman war in Deutschland schon jahrelang bekannt, als er vor ein paar Jahren in Frankreich entdeckt wurde. Ich wollte wissen, was wohl die Gründe für die Verspätung waren. Alle möglichen, meinte Federman, und sicher seien nur die wenigsten antisemitisch gewesen. Das Schlimme war, ich hatte mich abgesetzt. Ich hatte der französischen Kultur den Rücken gekehrt. Was bildete ich mir ein, jetzt zurückzukommen und alles wieder aufzuwärmen? Leute aus ihrer Generation oder jünger, das ist mein Publikum. Wissen Sie, gestern kam die ewige Frage, was mich nach Deutschland bringt. Ich habe gesagt, weil sie mich hier schätzen und mit meinen Büchern umgehen können. Ich komme natürlich nicht, um anzuklagen. Ich kann sie doch nicht anklagen. Ich komme her, um mich mit allem zu versöhnen. Ich weiß nicht, ob Sie gestern dabei waren, als ich erzählt habe, dass die Franzosen mich ganz anders lesen als die Deutschen. Den Deutschen fällt mein Humor auf und das Experimentelle in meiner Arbeit und der Holocaust, der unter allem liegt. Die Franzosen interessieren sich weniger für den Holocaust, sondern eher für die Alltagsgeschichte und das, was sie das Menschliche an meinem Werk nennen. Sie wissen schon, der kleine Junge auf der Farm, der sich jeden Tag gegen Tod und Paarung wehren musste. Zudem entwickeln sie Mitgefühl zu dieser Figur. For this persona, not for me directly, for this persona that I've thrown into history, you see. Yeah. Could it also be, I sometimes wonder that in kann es auch daran liegen, dass sie nicht in diesem eleganten Französisch schreiben? My knowledge of French literature, it's always extremely important to write in a certain elegant way. Though here there is a thing that ich lege sehr viel Wert darauf und das macht die Leute manchmal ein bisschen unruhig. Ich schreibe keine Belles Lettres. Im Gegenteil, ich schreibe über etwas sehr Obszönes, das in der Geschichte vorgefallen ist. Wenn Sie an die Farm denken, da schreibe ich über Scheiße. Und das kann man nicht in dieser eleganten Sprache tun. Das ist auch mein Problem mit dem Nouveau Roman, Rob Grier und Butor. Stimmt. Wir haben interessante Sachen gemacht mit dem Roman, aber alles in dieser immer gleichen eleganten Sprache. Gestern habe ich mich mit Leuten beim Essen darüber unterhalten, dass mein Buch Die Stimme im Schrank neu aufgelegt worden ist, mit einem unglaublichen Vorwort des Verlegers. Er schreibt, es gehöre zu den wichtigsten Werken über den Holocaust. Und zwar, weil die großen Autoren Primo Levi, Jean Amary, alle in einer, wie er sagte, gezähmten Sprache geschrieben haben. Federman schreibt dagegen in einer Sprache, die das Gewalttätige, das Obszöne und all das transportiert. Federman writes it in a language which is as carries this obscenity, carries the violence, carries this. That's the voice in the closet. But it's also the point of view, don't you think? I remember a further conversation we had in Aix-en-Provence 2 years ago. Und ist es nicht auch der Blickwinkel, die Perspektive des Kindes? Ich erinnere mich, dass wir schon vor ein paar Jahren darüber geredet haben. Ich habe damals den israelischen Schriftsteller Aaron Appelfeld ins Gespräch gebracht. Er ist der Meinung, dass derjenige, der dem Überlebenskampf als Kind ausgesetzt war, ohne irgendeinen Schutz, dass derjenige immer die Kinderperspektive beibehält. There's a beautiful piece written by a very good friend of mine, which is called Feather Kid. And Feather Kid, she says, is one. Das stimmt. Ein Freund von mir hat mal einen schönen Text über mich geschrieben mit dem Titel Feather Kid. Und das ist auch meine Kunstfigur Moanu, der kleine Junge in mir. Als ich Appelfelds Geschichte eines Lebens gelesen habe, bin ich auf einen Satz gestoßen, der meinen nächsten Roman inspiriert hat. Die Passage, wo er beschreibt, wie er Hebräisch lernt und wie seine alte Sprache in ihm verschwand. So ging es mir auch, als ich nach Amerika kam. Ich habe ja lange Jahre im Stillen und in der Einsamkeit zugebracht, während meine alte Sprache verschwand und eine neue Zunge schmerzhaft in meinem Mund Gestalt annahm. Man wirft Aaron Appelfeld ja vor, dass er aus der Kinderperspektive sein Überleben erzählt. Fiktiv, atmosphärisch und erfinderisch, nicht auf Fakten gestützt. Genau, und das erinnert mich auch daran, wie ich in Amerika ankam und mein Onkel mich irgendwelchen Leuten aus der Gemeinde vorstellte. Alle waren so furchtbar betroffen. Ach, was haben wir gelitten? Dabei waren die doch ganz weit weg. Appelfeld geht es, glaube ich, noch um etwas anderes. Die Menschen, die ihn kritisieren, sind Leute, die als Erwachsene die Judenvernichtung überlebt haben und die jetzt auf Fakten pochen, um das Andenken nicht zu verfälschen. Denen hält Appelfeld entgegen, wer weiß, ob ihr die Fakten richtig erinnert. Unbedingt. Nur die Toten könnten die wahre Geschichte erzählen. But one last thing. Can you tell us about the importance of jazz for you? Because we've been doing this piece now. I think jazz saved my life in America. There was something that made me feel so good and free me. I mean, you know, I would go with. Ich glaube, der Jazz hat mir das Leben gerettet. Er hat mich befreit. Ich war ja nie richtig gut, aber ich war mit meinen schwarzen Freunden unterwegs und habe gespürt, was Jazz für sie bedeutet hat. Damals, in den späten 40ern, frühen 50ern, haben sie ja richtig gelitten. Rassismus war unglaublich schlimm in Amerika. Einer hat mal seine Hand neben meine gehalten und gesagt, siehst du einen Unterschied? Und der Jazz hat ihnen geholfen, hat sie befreit und mich auch. Mir ging es ja auch dreckig damals, Einsamkeit, Heimweh. Also war der Jazz auch für mich da. I was feeling the same way, loneliness, homesickness, and so the jazz would open up to me. But then, it's the rhythm of it. It created a new rhythm for my body. Auch der Rhythmus war mir so wichtig. Ich habe ihn mit Haut und Haaren aufgesogen. Sie hätten mich mal sehen sollen, da in der Highschool. Ich bin rumgelaufen wie die Typen. Ich war ein echter Schwarzer. Jazz hat mich befreit. Und ich habe mich auch später immer dafür interessiert. Und Jazz ist auch in meinem Werk zu finden. Die Abschweifung, die Froschsprungtechnik, das ist ja alles Jazz. Gives me an incredible pleasure. I jump in the car, and then the jazz comes, it's that rhythm. And so it has, of course, infiltrated my work. There's no doubt Larry McCaffrey wrote a whole piece on that. Take It or Leave It is a long tenor saxophone solo, and it is, which means that it justifies what I have articulated in my theoretical essay, the digression, the leapfrog technique. It's all things that you could call jazz. Sie hörten The Artist in the Body mit Raymond Federman, Gabi Hartl und Bernhard Schütz. Ton Inge Görkner. Regie Stefanie Lassay. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008.